Alltagschinesisch in der Muttersprache Chinesisch lernen. 用你的母语学汉语，每日汉语。 Hallo, 大家好, willkommen zu Alltagschinesisch. Ich bin Xiaolan. 大家好, ich bin Thomas. In der letzten Lektion ging es um die medizinische Behandlung. Sollen wir kurz das Wichtigste wiederholen? Gerne. Beginnen wir mit 我给你开点感冒药. 我给你开点感冒药. Ich gebe Ihnen ein paar Tabletten gegen die Erkältung. 每天吃几次? Wie viele soll ich täglich nehmen? 每天吃几次? 一天三次, 每次一片。 一天三次, 每次一片。 Dreimal täglich jeweils eine Tablette. 回去多喝水, 好好休息。 回去多喝水，好好休息。 Trinken Sie viel Wasser und ruhen Sie sich richtig gut aus. Hören wir uns nun noch einmal die Dialoge der letzten Lektion an. 你感冒了，我给你开点感冒药。好的。每天吃几次？ 一天三次，每次一片。回去多喝水，好好休息。知道了，谢谢。 Das war die Wiederholung. Weiter geht es mit der heutigen Lektion. 最近我牙疼，应该吃什么药呢？ 这种药效果不错，有副作用吗？ 最近我牙疼，应该吃什么药呢？ 这种药效果不错。有副作用吗？ Ich fühle mich nicht so gut, Xiaolan. Ich habe in letzter Zeit Zahnschmerzen. 最近我牙疼, das heißt, in letzter Zeit habe ich Zahnschmerzen auf Chinesisch. Das kann ich also zu einem Arzt sagen, wenn ich Zahnschmerzen habe. 最近我牙疼, richtig? Richtig. 最近 heißt kürzlich oder in letzter Zeit. 最近. Ja heißt Zahn. Ja. 疼 heißt Schmerzen. 疼. 最近我牙疼. Ich habe in letzter Zeit Zahnschmerzen. 最近我牙疼. 最近我牙疼. 什么时候开始的? 前天. Aber welche Medizin soll ich nun nehmen? Du kannst zu einem Arzt gehen, der wird dir etwas verschreiben. Ich warte nicht gerne beim Arzt. Ist es auch in Ordnung, wenn ich in der Apotheke ein Medikament bekomme? Dann kannst du dort die Angestellten Folgendes fragen. 应该吃什么药呢? 应该吃什么药呢? 应该 heißt müssen oder sollen. 应该. 吃 heißt normalerweise essen, in dem Fall aber nehmen, einnehmen. 吃. 什么, was? 什么. 药, Medikament. 药. Ne steht am Ende des Satzes und deutet auf eine Frage hin. Ne. 应该吃什么药呢? 应该吃什么药呢? Welches Medikament soll ich nehmen? 应该吃什么药呢? 你试试这种药。行。 Erfahrungsgemäß werden verschiedene Medikamente vorgeschlagen. Auf Chinesisch sagt man dazu vielleicht, 你试试这种药。你试试这种药。 试试。 Versuchen. 试试. Im Chinesischen werden einige Verben wiederholt. Zum Beispiel habe ich gerade shì shì anstatt shì gesagt. Manchmal sagt man auch kan kan im Sinne von schau mal. In solchen Fällen der Verbverdoppelung geht es um das Versuchen von etwas bzw. um etwas, das in kürzer passieren wird. Das unterscheidet sich also sehr vom Deutschen. Wir wiederholen normalerweise keine Verben in einem Satz. 这种药, dieses Medikament. 这种药. 你试试这种药. 你试试这种药. Versuchen Sie einmal dieses Medikament. 应该吃什么药呢? 你试试这种药. 行. Normalerweise sagen die Mitarbeiter der Apotheke dir noch, dass es sich um ein gutes Medikament handelt. Das ist wohl so üblich. Wie heißt das auf Chinesisch? 这种药效果不错. 这种药效果不错. 这种, diese Art. 这种. 药, Medikament. 药. 效果, Wirkung. 效果. 不错, nicht schlecht. 不错. 这种药效果不错. 这种药效果不错. Dieses Medikament wirkt gut. 这种药效果不错. 知道了. 有副作用吗? 没什么副作用. Hören wir uns nun noch einmal alle Dialoge der heutigen Lektion an. 最近我牙疼. 什么时候开始的? 前天. 应该吃什么药呢? 你试试这种药. 行. 这种药效果不错. 知道了. 有副作用吗? 没什么副作用. Das war unsere heutige Lektion. Wie immer an dieser Stelle noch unsere Hinweise zur chinesischen Kultur. Traditionelle chinesische Medizin, TCM, kann den menschlichen Körper harmonisieren, das Immunsystem verbessern, hat nur geringe Nebenwirkungen und kann trotzdem Krankheiten heilen. Aus diesem Grund ist die TCM besonders effektiv bei der Therapie von chronischen Krankheiten oder zur Behandlung von Älteren und Kindern. Apotheken in China bieten landesübliche Medizin sowie eine große Auswahl an Heilkräutern an. Das Personal in den Apotheken ist professionell ausgebildet und kann anhand des Rezepts medizinische Kräuter mischen und zubereiten. Im Chinesischen wird das als Zhua Yao bezeichnet. In vielen Fällen müssen dabei die Wirkstoffe der Kräuter durch Erhitzen oder Kochen gelöst werden. Man kocht also einen Kräutersud. Diesen Prozess nennt man Jian Yao. Dieser Vorgang kann manchmal etwas kompliziert sein. In dem Fall übernehmen die Apothekenangestellten diese Aufgabe. Medizinische Kräuter können aber auch extern angewendet werden, zum Beispiel zur Behandlung von blauen Flecken oder Prellungen. Womit wir schon wieder am Ende der heutigen Lektion angelangt sind. Wie immer noch an dieser Stelle eine Quizfrage. Wie sagt man, welches Medikament soll ich nehmen auf Chinesisch? Wenn Sie die Antwort wissen, dann senden Sie uns doch eine E-Mail an gr@cri.com.cn. Mehr Informationen darüber finden Sie auf unserer Webseite unter german.cri.cn. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. 再见. 再见.